Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter, du sollst zu den Israeliten sprechen. Wer sein Kind Melech gibt, muss sterben. Die Leute sollen ihn steinigen. Das gilt auch für Fremde in Israel. Dritter, ich bin gegen diesen Menschen. Ich werde ihn aus seinem Volk entfernen. Er gab sein Kind Melech. Er machte meinen heiligen Ort schmutzig. Er machte meinen Namen nicht mehr heilig. Vierter, wenn die Leute diesen Mann nicht töten. Wenn sie ihn sein Kind Melech geben lassen. Fünfter, dann bin ich gegen diesen Mann. Ich bin auch gegen seine Familie. Ich werde ihn und alle entfernen. Sie beten Melech an. Sechster, wer zu Geistern spricht, um die Zukunft zu wissen. Wer Geister anbetet. Ich bin gegen diesen Menschen. Ich werde ihn aus seinem Volk entfernen. Siebter, ihr sollt rein sein. Ihr sollt heilig sein. Ich bin Jahwe, euer Gott. Achter, haltet meine Regeln. Macht, was ich sage. Ich bin Jahwe. Ich mache euch heilig. Neunter, wer Vater oder Mutter verflucht, muss sterben. Er hat ihnen Böses gewünscht. Er ist schuldig. Zehnter, wenn ein Mann mit der Frau eines anderen schläft. Beide müssen sterben. Elfter, wenn ein Mann mit der Frau seines Vaters schläft. Beide müssen sterben. Sie sind schuldig. Zwölfter, wenn ein Mann mit seiner Schwiegertochter schläft. Beide müssen sterben. Sie haben etwas Schlimmes getan. Sie sind schuldig. Dreizehnter, wenn ein Mann mit einem Mann schläft. Beide müssen sterben. Sie haben etwas Schlimmes getan. Sie sind schuldig. Vierzehnter, wenn ein Mann eine Frau und ihre Mutter heiratet. Das ist sehr schlecht. Man soll sie beide verbrennen. So gibt es keine schlechten Dinge unter euch. Fünfzehnter, wenn ein Mann mit einem Tier schläft. Er muss sterben. Ihr sollt auch das Tier töten. Sechzehnter, wenn eine Frau mit einem Tier schläft. Du sollst die Frau und das Tier töten. Sie müssen sterben. Sie sind schuldig. Siebzehnter, wenn ein Mann seine Schwester heiratet. Er sieht ihren Körper. Sie sieht seinen Körper. Das ist falsch. Sie sollen aus dem Volk entfernt werden. Er ist schuldig. Achtzehnter, wenn ein Mann mit einer Frau schläft. Sie hat ihre monatliche Blutung. Beide sollen aus dem Volk entfernt werden. Neunzehnter, du sollst nicht mit der Schwester deiner Mutter schlafen. Du sollst nicht mit der Schwester deines Vaters schlafen. Das ist falsch. Sie sind schuldig. Zwanzigster, wenn ein Mann mit der Frau des Bruders seines Vaters schläft. Das ist Sünde. Sie sollen ohne Kinder sterben. Einundzwanzigster, wenn ein Mann die Frau seines Bruders heiratet. Das ist falsch. Sie sollen keine Kinder haben. Zweiundzwanzigster, haltet alle meine Regeln. Macht, was ich sage. Dann bleibt ihr im Land. Ich bringe euch in dieses Land. Ihr sollt dort wohnen. 23. Macht nicht, was andere Völker machen. Ich vertreibe diese Völker. Sie haben schlimme Dinge getan. Ich mag sie nicht. 24. Ich sagte zu euch, ihr bekommt ihr Land. Ich gebe es euch. Es ist ein gutes Land mit viel Milch und Honig. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ich habe euch von anderen Völkern getrennt. 25. Unterscheidet reine und unreine Tiere. Unterscheidet reine und unreine Vögel. Esst keine unreinen Tiere. Ich habe sie als unrein bestimmt. 26. Ihr sollt heilig für mich sein. Ich bin Jahwe und ich bin heilig. Ich habe euch von anderen Völkern getrennt. Ihr sollt zu mir gehören. 27. Wenn ein Mann oder eine Frau Geister befragt. Sie müssen sterben. Man soll sie steinigen. Sie sind schuldig.